Die Frau rief mich an morgens um 7 und krächzte durchs Telefon. Sie muss so mein Alter gehabt haben. Wo bleibt die Würde des Alters? Wollte die wissen. Also ich war derartig geklatscht. Ich hatte ja noch meine Augen noch kaum auf nüchtern Magen auch noch. Und ich sagte, sagen Sie mal, wen wollen Sie, was wollen Sie? Wo bleibt die Würde des Alters? Da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben sich verwählt, die wohnt nicht hier.